Männer schlecht behandeln, dann sind sie lieb und gut zu dir. Du musst dich täglich neu verwandeln. Wie man das macht, siehst du an mir. Mal ein Schleier und mal wenig an, das lockt den Mann, das reizt den Mann, und dann mit ihm an die Kantare ran, ran, ran. Du musst die Männer schlecht behandeln, sonst spielen sie den Herrn im Haus. Sollen sie auf deinen Spuren wandeln, geh ab und zu mit anderen aus. Mal lächeln, mal hysterisch sein, auf das Theater fallen sie rein. Nur so kriegst du sie klein, so klein. Zigaretten rauchst, das Wirtschaftsgeld für dich verbrauchst und dann noch wie eine Katze faust, das imponiert den Mann. Ja, wenn du auf dem Divan liegst, dich sündhaft in den Hüften wiegst und dich an fremde Tänze schmiegst, dann betet er dich an. Die Männer, diese ausgewachsenen Knaben, die wollen so gern ein blondes Spielzeug haben, doch haben sie's und machen es kaputt. Dann flüchten sie zum Frauchen mit dem Dutt. Du musst die Männer schlecht behandeln, dann sind sie lieb und gut zu dir. Du musst dich täglich neu verwandeln. Wie man das macht, siehst du an mir. Mal Schleier und mal wenig an, das lockt den Mann, das reizt den Mann, und dann mit ihm an die Kandare ran, ran, ran. Du musst die Männer schlecht behandeln, sonst spielen sie den Herrn im Haus. Sollen sie auf deinen Spuren wandeln, geh ab und zu mit anderen aus. Mal lächeln, mal hysterisch sein, auf das Theater fallen sie rein. Nur so kriegst du sie klein, so klein.